Telekom Doppelfernsprecher Lausitzer Platz 12 an Radio Aporé. Zu meinen derzeitigen Störungen gehört ein entfernter Telefonhörer sowie ein eingeschlagenes Display. Zur weiteren Ausrüstung zählen Aschespuren. Anscheinend wurde hier Asche verschüttet, rote Asche, sowie zahlreiche Glasscherben, die hier auf dem Pflaster herumliegen. Ansonsten, außer einigen Passanten und einem Kleiderständer eines Trödel- bzw. Secondhand-Händlers, hier am Lausitzer Platz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.